Weißt du, was wir mit Scheiße hier machen, Nick? So wie du stinkst, würde ich sagen, ihr fresst sie. Let's go! Yeah.